Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit Nummer 40. Tada! Im Mai 2012. Ich bin Joke. Hallo. Hallo, ich bin Marlene. Hallo, ich heiße Steff. Herzlich willkommen zu einem Experiment heute. Wir machen heute ein Filmchen. Also wir lassen einen Bildschirmscreen mitlaufen, heißt es so? Wir nehmen den Bildschirm auf. Und zwar werden wir ein Spiel spielen und alle von euch, die die Möglichkeit haben, entweder ein Video zu gucken, würden wir jetzt bitten, zu stoppen und nicht weiter zu hören, sondern euch den Film anzugucken. Und für alle, die nicht einen Film gucken möchten, können oder wollen, werden wir möglichst viel erklären, was man gerade sehen kann. Außerdem würde ich vielleicht, also das, was wir da spielen, weiß nicht so genau, ob das EpileptikerInnen geeignet ist. Das war ganz schön quietschig zwischendurch. Ja. Da müsstet ihr vielleicht mal gucken. Ja. Deswegen sitzen wir jetzt auch ganz einträchtig um einen Rechner drumherum. Ja. So ganz zusammen gekuschelt. Aber immer noch in der Küche, keine Angst. Genau, und ich muss jetzt gleich mal ein Sternchen loswerden an Frell, der uns jetzt gerade irgendwie hier spontan technische Hilfestellung gegeben hat. Nein, also er hat jetzt gerade sehr viel dafür getan, dass wir das jetzt gerade so schnell machen können und hat mir gerade sehr viel Recherche erspart. Wo ich gerade dich, Marlene, mit der Tasse sehe. Ja. Ach, wir müssen, es ist so lange her, ne? Erstens müssen wir nochmal groß nachholen. Juk hat seinen Abschluss. Tschüsschen! Okay. Also danke, Frell, nochmal. Oder habe ich jetzt abgeschlossen? Ja. Und dann haben wir ein ganz tolles Fangeschenk bekommen, was wir vielleicht auch noch fotografieren müssen. Ja, stimmt. Und vor allem benutzen müssen. Das will ich auch so, ja, um Himmels Willen. Ja, hol es schnell raus, Joke. Zwar wurden nicht nur für uns, sondern für euch alle etwas ganz Tolles gebastelt, nämlich Untersetzer. Genau, und wirklich so tolle Untersetzer. Also vielen Dank an die Schenkende. Ich weiß nicht genau, ob sie genannt werden möchte. Wahrscheinlich möchte sie genannt werden, oder? Möchte sie genannt werden? Wir wissen nicht, ob sie genannt werden möchte, deswegen nennen wir sie erstmal nicht. Gut, also ich kann das nochmal recherchieren, ob die Schenkende genannt werden möchte. Ja, aber sie sind ganz toll geworden. Ich bin extrem gerührt gewesen, als sie mir die überreicht hat. Es sind pinke Filzsterne, umfasst mit orangem Satinband, liebevoll mit unseren Initialen bestickt, und zwar drei mittelgroße Sterne mit jeweils den mit dem Anfangsbuchstaben der jeweiligen Person, einen großen Stern mit HS drauf für Heiter Scheitern und einen kleinen Stern mit dem Initial vom Kind, was zwar gar nicht mitpodcastet, aber trotzdem auch das immer, ja, das vielleicht, genau, das, damit ist ja quasi der Podcasting-Karriere quasi der Grundstern ist jetzt gelegt. Genau. Bevor ihr jetzt noch weiter unsere Seite als Einstiegsseite gewählt, aber jetzt wir fangen einfach mal an, oder? Ich wollte noch was sagen. Ach so, okay. Ich wollte nämlich noch auf zwei Kommentare beziehen, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Der eine war, das ist so lange her, dass ich das geguckt habe. Der eine war zu einer älteren Folge und war eine Kritik, dass wir lieber wieder nicht so akademisch sprechen sollen, sondern mehr aus unserem aktuellen Leben erzählen sollen. Mhm. Vielen Dank für den Kritikpunkt, wollte ich sagen. Ich finde den total gut und total wichtig. Und mal gucken, ich hoffe, wir kriegen das so ein bisschen hin. Ja. Fände ich gut. Und der andere ist, das hat sich irgendwie über die letzte Zeit so ein bisschen angekündigt, dass es so Fragen in den Kommentaren oder Kritik an unserer Art, mit Naturwissenschaften umzugehen, gab. Auch dafür vielen Dank. Und das ist allerdings irgendwie so ein riesiges Thema. Also es tut mir leid, dass ich dazu zum Beispiel noch nichts geschrieben habe oder noch nichts gesagt habe. Das ist irgendwie ein relativ aufwendiges Thema, so feministische oder ins Queere gehende Naturwissenschaftskritik, die total spannend ist. Und ich würde mich total freuen, wenn das einfach auch nochmal ein bisschen liegen bleiben kann, weil ich nämlich schon Lust habe, dazu irgendwann auch mal, was weiß ich, irgendwie, wenn das interessant ist, einfach mal so ein paar Lesetipps rauszugeben, wo das so herkommt, aus welcher Ecke, weil es tatsächlich eine sehr kleine Kritikebene ist, aber es gibt halt So im feministischen oder ins queere gehenden akademischen Bereich so eine Bewegung, die sich halt, die halt auch so die sozusagen die harten Wissenschaften, also die Naturwissenschaften in Frage stellt in ihrer Machart und in dem, was sie, wie sie mit Wahrheit oder mit Tatsachen umgehen, kritisiert. Blub, Satz, komisch. Genau, und ich, das ist bestimmt spannend, auch nochmal zu lesen, und ich habe aber momentan total wenig Zeit und deshalb bleibt das wahrscheinlich einfach noch ein bisschen liegen, aber ich habe die Kritik gelesen und möchte mich dafür bedanken. So, jetzt aber. Jetzt. Jetzt mal eigentlich zu dem, was wir machen wollen. Ja, wir sind eigentlich doch relativ klar damit, dass wir damit dafür auf jeden Fall eine Folge damit machen werden. Nee, da bin ich mit mir noch nicht so klar, echt? Sogar ehrlich gesagt. Ich dachte, das hätten wir schon geklärt. Ja, aber das ist halt echt da. Also wenn ich jetzt so gegeneinander wiege, Kritik an zu akademischer Sprache und dann feministische Naturwissenschaftskritik, das ist halt irgendwie, okay. Das ist echt. Da geht es schon ziemlich in den akademischen Bereich rein. Und würde ich mir nochmal überlegen, ob wir daraus wirklich eine Folge machen wollen oder ob es da sinnvoller ist, so beispielsweise mal zu teilen, was wir oder einzelne von uns da für Texte zu gelesen haben, mal irgendwann. Wir können auch einen Blogpost schreiben zum Beispiel. Mal. Oder einen Post können wir auch mal machen, genau. Möglich. Ja. Also irgendwie, irgendwas werde ich bestimmt gerne mal dazu machen, aber... Ich glaube, eine Podcast-Folge ist es, glaube ich, nicht. Okay, dann müssen wir da, glaube ich, einfach nochmal ohne dass das irgendwo anders irgendwie mal drüber diskutieren, genau. Wie wir das irgendwie machen. Kann ja auch sein, dass wir nochmal ein Thema finden, an dem wir das wiederum ganz toll irgendwie abarbeiten können. Ja. Das wäre auch nochmal nur so generell so ein breites, warum eigentlich Naturwissenschaftskritik, das könnte, glaube ich, auch ein bisschen zäh werden zum Anhören. Okay. Genau, aber das war trotzdem eigentlich, finde ich, eine ganz gute Überleitung, weil Stimmt. Das, was wir jetzt machen werden, ist ja auch ein Umgang, ein nicht akademischer Umgang mit einem Thema, was auch sehr oft sehr akademisch behandelt wird. Mhm. Nämlich wollen wir spielen Dysphoria? Jetzt habe ich schon, Pixel Auntie heißt, glaube ich, die Person, die das, wir können gleich nochmal gucken, die Person, die das entwickelt hat, und es geht da, und die Person verarbeitet darin ihre Erfahrung mit der Einnahme von Hormonen. Das ist eine Transperson. Genau, und ich glaube, viel mehr erfährt man auch erstmal nicht, bevor man das Spiel spielt. Es ist halt ein Spiel irgendwie, ein Flash-Spiel. Genau, wir dachten, wir spielen das jetzt einfach mal und kommentieren das mal ein bisschen, was wir da so sehen. Und damit ihr das so erfahren könnt, dachten wir nehmen das einfach mal auf. Und es ist vielleicht netter, als einfach wir erzählen darüber, was wir gespielt haben, sondern ihr sagt jetzt so live dabei. Also wir haben es alle schon einmal gespielt. Bei mir ist es schon ein paar Wochen her. Du hast es gestern gespielt und du hast es auch Das ist ein vor paar einiger Wochen Zeit. Her, aber ich habe gestern nochmal geguckt. Ach, stimmt, ja. Alles klar, okay, dann werde ich jetzt mal dann nennen wir das jetzt mal hier. Ich mache mal den Team klein. Hier. Oh ja. Ja, genau. Das ist die Webseite. Du machst jetzt Tee? Nee, das ist doch laut jetzt, wenn du jetzt Tee machst. Nee, der ist schon fertig. Achso, okay, dann ich starte jetzt mal. Vielleicht, also wenn Leute Lust haben, das parallel zu spielen, könnte das ja auch ganz lustig sein. Ne? Also, ja, ich glaube, das wird eher das schwierig. Ja. So, da ist das Spiel. Also das ist hier Newsgrounds. Das ist so eine, ja, wie man sieht, irgendwie so eine... Also ich kenne die auch eher so als Spiele, Flash-Spiele-Webseite, wo man halt so eigentlich so irgendwelche Mini-Flash-Casual-Games irgendwie spielen kann, aber offensichtlich kann man hier auch sowas spielen. Ich glaube, hier unten steht noch mal ein bisschen was über, genau, da unten steht noch mal was über das Spiel. Oh, jetzt, Marlene liest Englisch vor. Also die Author-Comments sind, achso genau, also das Spiel ist auch auf Englisch komplett. Use the arrow keys to play. And then Dysphoria is an autobiographical game about the period in my life when I started hormone replacement therapy. It's a story about me, and it's certainly not meant to represent the experience of every trans person. Und dann steht da nochmal, von wem das ist, nämlich von Anna Entropy? Genau, Auntie Pixeland. Ist eine Pixel, also macht auch so, ich habe mal auf der Webseite, die macht so auch ganz viel so Medienkunst, so Pixelkunst. Genau, da drunter steht noch Music by Liz Ryerson und dann, dass man den Soundtrack auch noch runterladen kann. Ja. Und den so. Fließtext, den Marlene gelesen hat, der ist auch 1:1, kommt der im Intro vor. Ach so. Und okay. Dadurch, dass das ganze Spiel auf Englisch ist, würde ich das auch gerne übersetzen. Wollen wir das dann gleich, wenn es nochmal vorkommt, übersetzen oder wollen wir das jetzt gleich übersetzen? Können wir ja ruhig, wenn es vorkommt, oder? Oder kriegen. Ach so. Wir versuchen es mal. Wenn wir merken, dass der Text zu schnell verschwindet, dann können wir ja immer noch unten gucken. Okay. Aber genau. Wir haben das jetzt auch noch nicht vorher groß getestet. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir können die Einleitung ruhig jetzt übersetzen. Die läuft bestimmt durch, oder? Okay, dann scroll ich jetzt mal runter. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, wenn man das sieht. Ja. Und dann muss man. Das wird ja jetzt alles schon aufgenommen. Okay, wer möchte übersetzen? Wir können ja gemeinsam. Gleichzeitig. Also 1, 2, 3. Benutzt die Pfeiltasten zum Spielen. Wow, nicht schlecht. Guck mal. Das nächste wird jetzt schwieriger. 1, 2, 3. Dysphoria ist ein autobiografisches Spiel über die Zeit in meinem Leben, als ich mit Hormontherapie begonnen habe. Aber der Anfang war super. Ja. Es ist eine Geschichte über mich und absolut nicht dazu gemeint, die Erfahrung aller Transpersonen zu repräsentieren. No. Ja. Das Spiel ist von Anna Entropy. Das können wir auch nochmal verlinken. Die Musik ist von Liz Ryerson. Den Soundtrack kann man runterladen. Fertig. Ja. Wollen wir noch kurz was zu dem Namen des Spiels sagen? Können wir gerne machen. Müssen wir uns entschuldigen hier, da links ist so Conan. Ja, ich fand es ganz gut, die ganze Webseite aufzunehmen, um mal zu sehen, was das so auch so zu zeigen, was das so eingebettet ist, dieses Spiel. Stimmt. In Fußball und Sexismus, geil. Okay. Wie immer eigentlich. Was heißt denn Dysphoria, Jucke? Wieso muss ich das jetzt sagen? Weil du es gerade schon mal. Ja, also der Titel bezieht sich auf, also es ist jetzt eine Vermutung, ne? Auf Gender Dysphoria, was einer der verschiedenen medizinischen englischen Ausdrücke für Transsexualität ist. Dem würde im Deutschen wahrscheinlich die Geschlechtsidentitätsstörung einigermaßen entsprechen. Also es ist halt ein Begriff, der sich anlehnt an so medizinische Kataloge und wie heißt denn das? Diagnoselisten. Und ich würde aber auch sagen, dass, also der Titel ist halt geschrieben DYS und dann kommt die Zahl 4 und dann kommt noch IA. Also ich vermute schon, dass der Titel halt auch versucht, diese medizinische Bezeichnung nochmal zu unterlaufen. Hm. Ja. No. So, klickt der Rechner schnauft ziemlich. Wollen wir den Unterlage oder? Oh, ich glaube, das habe ich gerade mit einem Stift rumgekriegt. Okay. Wir fangen einfach mal an. Gucken wir mal. Ich glaube, schon an dem Hintergrund kann man, das ist nicht. Das ist zu laut. Wir können definitiv nochmal schriftlich auch vermerken, dass es nicht besonders EpileptikerInnen geeignet ist. Ja, das ist sehr bunt. Ja. So. Jetzt kommt das, was wir vorhin schon erzählt haben, von wem das Spiel ist. Genau, man spielt es mit den Pfeiltasten. Es steht da Press Down to Begin, also den Pfeil nach unten Taste drücken. Ich steuere einfach mal, okay? Mach mal. Oder ja. So, jetzt kommt nochmal der Text. This is an autobiographical game about my experiences with hormone replacement therapy. My experience isn't anyone else's and it's not meant to be representative for every trans person. Das ist jetzt nochmal ganz leicht verändert. Da steht jetzt das nochmal wieder, dass es eine autobiografische Geschichte ist oder ein autobiografisches Game über Erfahrung mit Hormonen oder mit Hormontherapie beziehungsweise mit Hormonersatztherapie ist es ja auch noch. Ne? Die Autorin schreibt hier, dass ihre Erfahrung nicht die anderer Leute ist oder nicht die aller anderen Leute und keine Repräsentation aller Transleute sein. Ne? Darf ich mal kurz klugscheißen? Also ich habe von, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so die wahnsinnig große Ahnung von Hormonen, aber Hormone Replacement Therapy klingt für mich nicht nach Hormonersatz, sondern nach Hormonaustausch. Also Replacement heißt doch eher so was austauschen, oder? Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, was halt gemacht wird, ne? Ja, na gut. Also es wird auch, glaube ich, soweit ich weiß, nicht weiter darauf eingegangen, was genau jetzt eigentlich passiert, aber das werden wir jetzt alles gleich sehen. Genau. Level 1. Gender Bullshit. Erstes Level. Geschlechtskackscheiße. Ja. Okay. Lass uns nochmal kurz nachgucken, was für verschiedene Hormone. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon das in Ordnung. Ich meine, mehr das als das, was wir jetzt hier sehen, wissen die anderen Leute, die das spielen, ja jetzt auch ich nicht. Ich finde auch, das ist ja dann auch schon wieder eine. So ein Produzieren von den medizinischen Wahrheiten. Ich glaube, bei Interesse von irgendwie, was gibt es für verschiedenste Transhormontherapien oder sowas, können sich die Leute ja auch nochmal selbst darüber informieren. Ich bin jetzt versucht, da oben auf diese Knöpfe zu drücken, in der Hoffnung, dass man könnte das auch im Pop-up spielen. Aber ist egal, ne? Wir machen das jetzt einfach so. Dann würde man dieses Bild nicht die ganze Zeit links sehen. Vielleicht reicht es auch, um den Kontext zu zeigen. Was? Ich meine, vielleicht reicht es tatsächlich auch, um den Kontext zu zeigen, in welchem das jetzt eingebettet ist. Ich mache jetzt mal so ein Pop-up hier, ich glaube, das finde ich ganz gut. Ich hoffe, dass jetzt das weiter so aufnimmt. Oh, das wird schon. Wow! Was? Was passiert? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aufnimmt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch aufnimmt, ehrlich gesagt. Dann solltest du nicht mehr aufnehmen. Ja, das meinst du sicher. Wollen wir das jetzt einmal gucken, ob es aufnimmt und das dann so spielen? Ja. Okay. Dann müssen wir aber jetzt das Ganze. Also wir haben jetzt nochmal kurz überlegt, wie wir das Ganze machen werden, weil es dann doch etwas komplizierter ist, das gleichzeitig zu erklären und zu spielen, weil in diesem Spiel verschiedene Fenster oder verschiedene Abschnitte gezeigt werden und einige von denen gehen halt total schnell weiter. Das heißt, wir kommen nicht so schnell hinterher, wenn wir noch was dazu sagen wollen und erklären wollen, was da zu sehen ist. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das Spiel erstmal durchzuspielen. Also das wird in verschiedene Abschnitte geteilt sein. Wir wissen noch nicht genau, ob wir die verschiedenen Abschnitte durchspielen und dann nochmal wiederholen und erklären oder was dazu sagen oder ob wir das ganze Spiel durchspielen und danach nochmal wiederholen und was dazu sagen. Aber wir werden jetzt im ersten Durchgang erstmal nur sagen, was da steht für die, die es hören. Und noch nicht großartig beschreiben, was wir jetzt uns dazu denken, oder? Ja. Genau, also wir können das ja einfach mal, es gibt 4 Level und wir können einfach das erste Level vielleicht einfach erstmal durchspielen, würde ich sagen. Los geht's. Okay, also. Click here to play. Sorry, jetzt geht's nochmal von vorne. Jetzt, wirklich. Okay. Jetzt kommt der Panzer. Blink, blink, blink. Und noch mehr geblinkt. Genau, Anti-Pixeland, 8-Bit-Grafik, sehr bunt. Und jetzt schwebt der Splash-Screen, heißt das? Herein, so heißen die so. Die Katze ist ganz schön schwer. Schwere Katze haben wir auch. genau, also steht dann mal der Titel da, Dysphoria. Von wem es ist. Genau. Press down to begin, also Pfeil nach unten zum Anfang. Ja, schade, jetzt geht's nicht. Doch. Jetzt kommt nochmal die Beschreibung, dass es sich um ein autobiografisches Spiel handelt, über Hormontherapie und dass diese Erfahrung, dass es die persönliche Erfahrung ist von der Autorin und nicht repräsentativ für jede Transperson. Und dann geht's los mit Level 1. Gender Bullshit. Geschlechtskackscheiße. Okay. Also ich bewege jetzt hier, das, was ich hier mache, mache ich mit den Pfeiltasten. Man spielt dieses Spiel mit den Pfeiltasten. Und ich versuche. Hier sind wieder lustige Tetris-Klops da unten. Genau, ich versuche nicht genauer durchzukommen. Ah, ganz schön schwierig. Ist wirklich schwierig. I feel weird about my body, steht da. Also, ich bin feminist. Don't accept me as a woman. These feminists don't accept me as a woman. Also einige Feministinnen oder diese Feministinnen akzeptieren mich nicht als Frau. Und das waren keine Beschimpfungen, sondern das waren Frauen. Nee, Männer, Männerzeichen waren das. Okay. Männlichkeit, also biologische Männlichkeitszeichen waren das, die man da gesehen hat. Jetzt steht da Girly Clothes, die, also eine Figur versucht irgendwie, sich in Mädchenklamotten zu zwängen und kommt nicht rein. Also Girly Clothes don't fit, mädchenhafte Klamotten passen mir nicht. Everyone calls me Sir. Excuse me, Sir. Can I help you, Sir? And what will you have, Sir? Also, die Person sagt, dass sie alle als Herr anreden und dann läuft sie vorbei an so ein paar Figuren, die dann halt irgendwas sagen. Entschuldigung, mein Herr, oder was ja im Deutschen nicht so gut geht, was bekommen Sie, mein Herr? Und so. Also, Anrufung. Noch nicht. Sie antwortet. Es gibt immer eine Antwort und die ist aber in einer sehr schwachen Sprechblase nur sichtbar, weil sie jedes Mal bei dieser Anrufung die Figur dann Ma'am sagt. Hm. Ah, siehst du, man kann übrigens nicht zurück mit den Fighters, man kann nur nach vorne. Ist okay. Auch ganz von der Erfahrung her. Also ich kann jetzt nicht mehr weiter nach links laufen, ich kann nur nach rechts laufen. In ein Häuschen rein. Wir sehen Lippen und einen Rasierer und Pixelbart und darüber steht Shaving is humiliating. So, jetzt mache ich gar nichts mehr, das ist jetzt einfach los, ist einfach losgegangen und ich kann jetzt wahrscheinlich nach rechts gehen. Mit der, also das ist jetzt so ein unaufhaltsamer Rasierer sozusagen. Das heißt, dann rasieren ist erniedrigend. Erniedrigend, ja. Also ich also die Idee ist quasi zu versuchen jetzt, das irgendwie, ob trotz der Geschwindigkeit zu versuchen, diese Bartstoppeln wegzurasieren, was gar nicht so leicht ist. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Und ich habe mich geschnitten. Wir sind in einem Gang und darunter steht, I feel like a spy whenever I use the woman's bathroom. Also ich fühle mich wie ein Spion jedes Mal, wenn ich das Frauenklo oder Frauenbäder benutze. Ich bin nicht gegen so eine Frau gerannt und dann war es vorbei. Hast es nicht zum Klo geschafft. Hab's nicht zum Klo geschafft, genau. Wir haben eine Sonne unter einer Wolke und die Sonne ist unten, die Wolke ist oben. Über der Wolke steht, maybe I should finally go on. Vielleicht sollte ich tatsächlich... Und jetzt kann ich die Sonne nach oben bewegen. Auch nur nach oben, nicht nach links und rechts. Richtung Wolke. Die Wolken verschwinden. Und da kommt Hormones. Also vielleicht sollte ich tatsächlich Hormone nehmen. So, jetzt kommen wir schon... jetzt ist der erste Level schon fertig. Wollen wir das nochmal durchgehen? Ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool. Weil das ist auch so eine Masse, ne? Und dann ist ja schon einiges dazu zu erzählen auch. Ja. Wollen wir das machen? Zumindest irgendwie so, zumindest ja. Assoziativ irgendwas dazu zu sagen. Ja. Ich kann nicht eine Katze aufnehmen. Sie kannst du nicht schwer. Die Katze drückst auf deine Lunge so sehr, dass du nicht mehr atmen kannst, verstehen. Also was ich kann ja mal sagen, was mir dazu einfällt. Also was ich ziemlich cool finde, ist so diese Fülle an Dingen, die da so auf einen einprasseln. Und ich hatte das ja auch so ein bisschen vorgeschlagen, dass wir dieses Spiel mal behandeln, weil ich nämlich, was man auch jetzt schon im ersten Level gesehen hat, was ich total großartig finde, ist diese Umsetzung mit relativ einfachen Mitteln, so gerade schon in diesem ersten Level, so dieses eingeschränkte, so ein Gefühl von eingeschränkt sein, von der also so wie das Spiel zu spielen ist es halt so, man kann halt nicht überall hingehen, es passiert sofort was, es ist irgendwie auch so, auch gerade so dieses Gefühl von, ist schon wieder vorbei, ist auch so ein komisches, ich kann gar nicht so schnell reagieren. Also ich finde, das macht extrem gut so ein Gefühl von, es geht alles irgendwie viel zu schnell und eigentlich ist alles viel zu viel und eigentlich kann ich irgendwie gerade gar nicht so richtig das machen und ich kann das gar nicht auch richtig analysieren eigentlich gerade. Und das kann ich irgendwie mit dem, was mir da an Geschichte erzählt wird, nämlich man trifft auf Alltagssituationen, die irgendwie, oder die Person trifft auf Alltagssituationen, die irgendwie schwierig sind für sie, auf die man gar nicht richtig, wo man gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt darauf reagieren soll und so. Das finde ich, also mir, für mich funktioniert das total gut als Übertragung. So. Ja. Ich fand das jetzt auch nochmal ganz lustig, nochmal zu sehen, wie schnell das geht, sodass wir gar nicht hinterherkommen mit irgendwelchen Erklärungen. Also so im Praxistest auch nochmal. Ja, und das ist ja auch so spannend. Dieses, dass so die einzelnen Sequenzen quasi dann auch gerufen werden, eigentlich, also dass so Scheitern eigentlich so das aktivierende Moment dabei ist, dass sozusagen irgendwie ein Schneiden beim Rasieren sozusagen. Und dann geht's weiter. Oder irgendwie Konfrontation auf der Toilette und es geht weiter. Mhm. Also irgendwie so, dass dass das irgendwie so dafür sorgt. Oder wenn irgendwie ganz viele Anrufungen durch FeministInnen irgendwie das Schild irgendwie aufs Schild geprallt sind oder irgendwie auf uns niedergerasselt sind, dass es dann irgendwie weitergeht. Das ist jetzt nicht ein roter Faden, weil es geht ja zum Beispiel auch weiter, als die Figur dann zu Hause ankommt, sozusagen, oder in einem Haus ankommt, nach den drei Sir-Anrufungen. Was jetzt ja dann, da ist ja der Weg dann eher schon so mit dem Umgehen, mit Scheitern. Aber man kann auch nicht zurückgehen, zum Beispiel. Ist ja auch ein Scheitern. Man kann nicht nochmal sozusagen hingehen und die Menschen beschimpfen oder sich mit denen auseinandersetzen, die da gerade ein Pronomen oder eine Anrufung gemacht haben, die irgendwie eigentlich nicht dem entsprechen, was man irgendwie, was die Person vielleicht irgendwie lieber oder die Spielfigur lieber erfahren würde. Und dann auch noch so auch noch der Aspekt von, die Person muss da lang gehen. Also wir können uns nicht entscheiden, eben nicht an diesen Leuten vorbeizugehen, die Person mit Sir anrufen oder mit Mann oder Herr. Sonst müssen wir halt das Spiel abbrechen. Mhm. Also wir müssen uns irgendwie die Beschimpfungen oder die falschen Anrufungen reinziehen, um weiterzukommen. Das ist ja auch cool. Mhm. Also cool im übertragenen Sinne. Möchte mal jemand anders das zweite Level spielen? Steuerung. Ja. Kann ja mal weitermachen, weil Luca hat gerade diesen unglaublich schweren Kater aus. Ja, der ist aber. Also Steffi spielt jetzt Level 2, Medical Bullshit, medizinische Kackscheiße. Über die Linkstaste. Aufrufbar. Now to find a good clinic. Also wir sehen verschiedene Häuschen und eine Lupe. Und das Häuschen unter der Lupe blinkt und Steff fängt jetzt an, ein anderes Häuschen zu suchen. Und wir suchen eine gute Klinik. Ja. Und also es geht jetzt darum, die Person hat sich jetzt entschieden, Hormone zu nehmen. Genau, und so von dem Spielprinzip her könnte es eben gut sein, dass das rechts oben blinkende Häuschen einen schon die gute Klinik darstellt und wir sozusagen noch das identische Stück dann in dem Häuserwirrwarr suchen müssen. Also ein bisschen so, ist sie denn? Wo ist sie denn? Ist natürlich die Linksstelle. Da ist sie ja. Also, das ist so memory-mäßig ein bisschen, ne? Genau, ein bisschen. Jetzt sind wir im Fragebogen. Also ein Fragebogen, auf dem verschiedene Sachen stehen und links davon einen Stift. Und ich vermute mal, es ist so gedacht, dass wir das ausfüllen sollen. Mhm. Wir sehen die Frage, are you a woman? Bist du eine Frau? Sind Sie eine Frau? Ich tippe nach rechts. Yes. Ja. Ja. Are you sure? Bist du dir sicher? Ich schreibe mal was. Ja. Ja. Are you really sure? Bist du dir wirklich sicher? Ich schreibe noch mal was. Ja. Aber, I don't believe you. Da steht da. Das ging jetzt schon wieder das zu schnell. War zu schnell. Also, ich glaube, so feststehende Texte müssen wir vorher schon vorlesen. Ja. Tja. Wir waren viel zu langsam. Durch zu viele Ringe durchspringen. Ja. Jetzt sind wir im Waiting Room, im Wartesaal, an einer Klinik, also in irgendeiner Klinik dann endlich. Oh nein, und die Person. Die Zahl da oben irgendwie läuft rückwärts. Das war mir letztes Mal auch noch nicht aufgefallen. Nächstes Bild. My girlfriend is here with me. Ich glaube, wir dürfen das wirklich nicht beschreiben, was da steht. Also, meine Freundin ist mit mir hier. Versuch mal lieber zu erzählen, was du da machst, Steff. Ich habe jetzt die Hände zusammengeführt. I'm a little nervous. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und dann sehen wir so eine Figur, die hopst und muss so eine Treppe hochhopsen. Stand on the thing, please. Stehen Sie bitte auf dem Ding. Okay. Bist du hochgehopst? Ja, hochgehopst. HIV-Test, HIV-Test. Ich muss mit einem Finkenwattestäbchen über Zähne fahren. Ist sich so ein Balken. Also hast du so Speichelprobe. Genau, um den Balken zu füllen. Langwierige Angelegenheit? Negativ. So, you seem to have high blood pressure. Do you have any idea what might have caused that? Sie haben offensichtlich hohen Blutdruck. Haben Sie irgendeine Idee, woher das kommen könnte? I can't prescribe you estrogen until you get your blood pressure down. Also wir können kein Östrogen bekommen, solange wir so einen hohen Blutdruck haben. Deswegen bewege ich meinen Mund jetzt da unten unter die Pillendose, um die Pillen zu fangen, die offensichtlich meinen Blutdruck, der da angezeigt wird, senken. Erlöden. Fast. Yeah, 120, das ist super. Das war der zweite Level. Wow. Wir sind erschlagen. Das war schon wieder ganz schön viel. Also, was wir jetzt gesehen haben oder was wir durchgespielt haben, ist so dieser irrsinnig langwierige und komplizierte Weg durch, bis dann irgendwie Entscheidungen durchkommen, die man gerne durch hätte im medizinischen System. Und was man sich da teilweise auch anhören muss, wenn man das macht. Also wenn man sich in das medizinische System begibt. Also es geht ja, also es fängt ja damit an, dass die Person sich tatsächlich entschieden hat, jetzt was zu tun, also Hormone zu nehmen. Und bis sie dahin kommt, also bis jetzt ist sie nicht dahin gekommen. Bis jetzt musste sie Umwege gehen und es hat lange gedauert und sie musste verschiedene Sachen erstmal vorweisen und andere Krankheiten, in Anführungsstrichen, wurden entdeckt und die müssen erstmal behandelt werden, während da schon klar wird, dass diese Krankheiten möglicherweise einfach auch Resultat sind von diesem langen und komplizierten Weg und dem ganzen, der ganzen Scheiße, die der Person passiert. Ja. Ja. Also, so mit so einem, wir haben ja durchaus so einen Hintergrund, dass wir auch kennen, was in so einem medizinischen System passiert. Finde ich das total toll umgesetzt. Ja. Also gerade so, also was ich echt super fand, war dieser Fragebogen. Einfach so auch so dieses psychologische System irgendwie widerspiegelt. So immer wieder nachzufragen und auch die Erklärungsversuche einer Person nicht ernst zu nehmen und nicht gelten zu lassen und die halt total auflaufen zu lassen. Also ich glaube, der komplette Weg ist, also gerade das zweite Level, das war auch schon beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, so war das zweite Level so das, wo ich dachte, obwohl das erste auch schon, aber beim zweiten dachte ich so, ja genau, bei jedem Einzelnen so Klinik finden, also irgendwie diese Suche nach irgendwie nach guten medizinischen Betreuung, das kenne ich von ganz vielen Transmenschen, dass das total nervig ist. Die ganze psychologische Kram, dieses ganze Fragen ist, das kenne ich. Irgendwie das ewige Warten in diesem Wartezimmer irgendwie ist irgendwie total gut umgesetzt. Das komische, irgendwelche Pseudokrankheiten finden, die dann angeblich irgendwas verhindern, irgendwie, was jetzt nicht geht. 1:1 genauso irgendwie auch im Freundeskreis passiert. So, also wirklich, oh nein, dann muss aber erst das und das passieren. Also wirklich, also diese ganzen Hindernisse, die da irgendwie aufgezeigt werden oder dieser Weg irgendwie, der ist, den finde ich da extrem gut umgesetzt und auch. Hier, wie fandest du es jetzt vom Spielen her, Steff? Also so von der Steuerung her? Na, es war auch wieder eben so, dass eben viele Überspringmomente gibt, die ich dann auch nicht kontrollieren konnte. Also auch wieder so dieses Schnellgefühl zu haben. Teilweise schon. Ja. Also bei so einem Wartezimmer, da hat sich das auch mir nicht so ganz erschlossen, warum. Also so das war tatsächlich schwierig nachzuvollziehen. Ich hatte so den Eindruck, okay, entweder muss ich zu einem Wartestuhl kommen oder ich muss woanders. Also da war mir die Aufgabe auch tatsächlich nicht so ganz klar. Aber vielleicht ist es auch dann einfach nur so dieses Wartezimmer wandern oder ja. So. Vielleicht ist es einfach Zeit rumbringen, bis man dran ist. Warten halt. Ja. Zwei Punkte, die ich noch ganz spannend fand an dem, also einmal dieses, als die Person auf dieses Ding klettern musste. Das fand ich super, weil es irgendwie so sinnbildlich ist für die Leute müssen halt auch Sachen machen, die einfach irgendwie völliger Quatsch sind oder wo eigentlich überhaupt nicht klar wird, warum sie die jetzt gerade machen müssen. Und das wurde da ja auch ganz nett umgesetzt, so steigen Sie bitte auf das Ding. Ja, okay. Aber es geht halt auch nicht weiter, bevor man nicht auf das Ding gestiegen ist. Also macht man es genau, weil es halt irgendwie, weil es ja weitergehen soll. Und was ich halt nochmal ganz spannend fand, war, dass die Person hier einen HIV-Test mit reingemacht hat. Also ich musste keinen HIV-Test machen. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Land die kommt, die das Spiel gemacht hat. Ich glaube, es ist Amerika. Auf jeden Fall finde ich das nochmal ganz, also ich weiß nicht, ob im amerikanischen Krankensystem ein HIV-Test obligatorisch ist bei einer Hormontherapie oder ob das halt auch ärztliche Willkür ist, was ja auch passieren kann. Also das, denke ich, kann auch in Deutschland passieren, dass die Krankenkasse entscheidet, so bevor hier irgendwas gestattet wird, brauchen wir noch diesen und jenen Test und einen HIV-Test und so. Und ich finde das ganz spannend, weil ich den HIV-Test halt schon kenne, dass der halt gerne auch so mit abweichender Sexualität in Verbindung gebracht wird oder abweichendem Verhalten in Bezug auf Drogengebrauch oder mit sexueller Promiskuität oder so. Also HIV-Test, einfach mal so einen HIV-Test aufgedrückt zu bekommen, hat meistens irgendwie noch irgendwelche Hintergedanken und ist nicht mal einfach so, weil können wir ja mal machen. Ne? Also das fand ich ganz spannend. Das ist mir jetzt auch eigentlich erst jetzt nochmal bewusst geworden, was der eigentlich da drin sucht. Also was ich auch irgendwie noch sehr bezeichnend finde, ist eben so dieser einfach eigentlich total krasse Widerspruch in ich habe mir eine gute Klinik gesucht und dass darin aber einfach irgendwie eine extrem schlechte Behandlung des Menschen stattfindet. Ja. So, also was dann ja, was einfach so die Widersprüchlichkeiten irgendwie angeht, die man dann auch in so einem medizinischen System dann irgendwie mit sich auf einmal irgendwie vereinbaren muss mit, ich habe noch einen gewissen Anspruch an die medizinische Behandlung, aber werde dabei total menschenunwürdig behandelt oder so. Ja. Also das fand ich auch so an dem, was ich gemacht habe, relativ spannend, dass ich häufiger mal bei Leuten war, dann tatsächlich die auch empfohlen wurden oder die einfach sich über die Zeit irgendwie ein bestimmtes Wissen zu Trans erarbeitet haben, Leuten. ÄrztInnen, also oder PsychologInnen oder halt so die professionelle medizinische Reihe von Leuten, die in einem irgendwie gearteten Transition-Prozess mit einbezogen werden. Ob das jetzt um OPs oder Hormone oder um Namensänderungen oder sonst was geht, ist erstmal egal. Es kommen irgendwie Leute mit ins Spiel, die professionell da involviert sind, die das häufig auch, also wenn man das machen möchte, dann, oder wenn Trans-Leute das machen, dann greifen sie ja häufig zurück auf die Empfehlungen anderer Trans-Leute, die schon Erfahrung haben aus bestimmten Kliniken, wo Leute das halt machen, also wo professionelle Personen sind, die damit schon Erfahrung haben, damit man nicht irgendwie alles ganz von vorne erklären muss, beziehungsweise weil es bei bestimmten medizinischen Sachen natürlich auch irgendwie auch nur einige Leute gibt, die das überhaupt machen können, also einige ÄrztInnen gibt, die überhaupt bestimmte OPs schon so häufig durchgeführt haben, dass man sich da auch vielleicht irgendwie guten Gewissens hinbegeben möchte. Und auch die Leute, die irgendwie schon seit Jahren in Kontakt sind mit Transpersonen, fragen die gleiche komische Scheiße und sind überhaupt nicht bewusst darüber, was sie da eigentlich machen. Also das fand ich sehr spannend irgendwie und das fand ich da auch ganz gut nochmal. Also das knüpft an, was du meintest mit eine gute Klinik suchen. Eine Klinik, die irgendwie Erfahrung mit Transition-Prozessen hat, heißt nicht, dass die Leute da irgendwas gelernt hätten in den letzten Jahren oder sowas, ne? Oder das heißt nicht, dass man sich da nicht irgendwelchen Scheiß anhören muss. Wer weiß, was die schon alles gelernt haben. Ja, genau. So, juhu. Okay. Joko, möchtest du mal weitermachen oder wird es ist schwierig? Nee, ich gucke zu Katze. Und erkläre so ein bisschen. Okay. So, dann mache ich Level 3. Hormonal Bullshit. Hormonelle Kackscheiße. Prescription for ja gut, das war jetzt die Endlich haben wir Hormone bekommen. Genau. Ein Rezept. Das kostet $100. Aber ich kann hier die Karte bewegen. Ich kann auch hier nur nach oben und nach unten gehen. Ah, kannst du deine Krankenkassenkarte? Genau, ich schicke die jetzt mal darüber. Yay, und es kostet $1 weniger. Wir müssen nur noch $99 bezahlen. So, genau, jetzt ist wieder das wie vorhin mit dem, Also ein Pro-Tipp ist, Estradiol-Tabletten unter der Zunge zergehen zu lassen. Wir schädigen dabei allerdings unsere Leber. So, jetzt versuchen wir, Nippel, die sind besonders sensibel und wir tun uns ständig unsere Nippel weh an so kleinen Sternchen. Ich sehe so ein Männchen nach links, das in einem Haus, Richtung Haus läuft. These blood pressure meds are really draining my energy. Also die, es geht jetzt wieder um die blutdrucksenkenden Mittel, die Energie wegnehmen. Und ich weiß, dass man dann dass man so auf den letzten Metern vorm Haus langsamer kommt. Ja, man wird ist es noch langsamer und dann. Ich drück mal nach unten, ich glaube, die werden jetzt weggeworfen einfach. Jetzt ist wieder das Schild. Also die Blutdrucksenken im Mittel. Ja. Everything my girlfriend says makes me cry. Also alles, was meine Freundin sagt, macht mich heulen. Und jetzt ist so Pac-Man-mäßig. Chocolate is pretty good. Pac-Man ups. Schokolade ist richtig gut. In fact, everything is pretty good right now. Also, die Person isst offensichtlich, also habe ich gleich einen Muffin gegessen jetzt und jetzt ein riesiges Eis. alles ist Süße lecker. Ist gut, oder alles ist gut. This hair is going to go away, right? Also, wir sehen jetzt Brustkorb, Brustbehaarung und wieder diesen lustigen Rasierer. Der wieder tut, ist, was er will. Die Frage ist, ob dieses Haar wohl weggehen wird. Also, ich versuch's mal. Aber in die Nähe der Brust, ja. Darf der Runde nicht kommen. Nee, das ist so für dich. Echt? Achso. Oh. Oh, krass. Du darfst. Krass. Ach, yeah. Geschafft. Geschafft. I feel weirder about my body than I ever have. Also ich fühle mich komischer als jemals zuvor zu meinem Körper. Und der Blutdruck ist auch wieder da. Genau, ist auch wieder höher geworden, deswegen nicht nochmal, nicht noch mehr Hormone verschrieben werden können. Puh, das ging jetzt richtig schnell irgendwie. Also das ging jetzt gefühlt noch schneller als die anderen, oder? Mhm. Also vielleicht nochmal die Geschichte zusammenfassen. Das ging jetzt ganz schön schnell. Ich glaube, wir haben einiges nicht mit. Sollen wir es nochmal machen? Oder? War jetzt echt zu schnell. Können wir eigentlich nochmal? Ja, oder? Spiel doch nochmal durch. Unkommentiert und wir lesen nochmal mit und können danach nochmal erklären, worum es geht. Also eine Tablette pro Tag täglich. Endlich. So. Und es kostet einen oder weniger. Genau, jetzt kann ich nochmal die. Also ich kann auch mehrere da in den Mund reinschießen. Ich kann auch wirklich nur schießen. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Also jetzt wieder hier der Versuch, die Nippel durchzukriegen. Ich versuch's mal. Meine Nipples are incredibly sensitive. Also meine Nippel sind unglaublich sensibel. Ich hab's geschafft. Ja. Yeah. Hey. Und jetzt wird's auch wirklich langsam. Oh, es wird ganz langsam. Ich glaube, man kommt auch wirklich nicht an, oder? Kommt man an? Nee. Wenn jetzt wieder die. Das wird jetzt weggeworfen. Die Blutdrucksenken. Also wieder das Schild und das ist dann offensichtlich. Links ist offensichtlich die Freundin. Und wir haben so ein Schild wieder und müssen Fragen abwehren. Und jedes Mal, wenn so ein Fragezeichen das Schild trifft, fangen wir einfach rein. Schokolade ist gut. Muffins und Pizza und Eis. Mann. Also diese Rasierspielchen gefallen mir echt gut. Aber es ist nicht so weit. Ha, geschafft. Also, was ich. Es ist echt toll gemacht. Also man sieht auch so einen flammenden Kopf, das ist nicht auch ziemlich lustig. Okay, lassen wir das jetzt mal so. So ein bisschen. Erinnert mich so an Manga irgendwie auch. Das mit dem flammenden Kopf und so diesen. Schweißtröpfchen. Ja, genau, irgendwie sowas. Genau. Also die Geschichte war jetzt, endlich hat die Protagonistin eine Verschreibung bekommen für Östrogene. Und soll täglich eine Tablette nehmen. Und es kommt raus, dass diese Tabletten leberschädigend sind. Die Person reicht ihre Krankenkassenkarte ein, also versucht die Tabletten günstiger zu bekommen über ihre Krankenkasse und von $100 muss sie nur noch $99 bezahlen. Yay. Dann kommt so ein bisschen so die Effekte der Östrogenbehandlung. Also sie wird total sensibel, ihr Körper wird total sensibel, sie hat Heißhunger die ganze Zeit und muss immer weinen, wenn ihre Freundin irgendwas sagt, also egal was, und sie verliert total doll Energie. Also sie ist total schlapp die ganze Zeit. Wobei das nicht die Hormone sind, sondern die blutdrucksenkenden Mittel. Ja, aber ich vermute mal, das geht Hand in Hand. Ja, das ist ja. Aber ich glaube, die Erzählung ist ja eine andere. Die Erzählung ist blutdrucksenkende Mittel machen müde. Erzähl weiter. Ich wollte das nur einwerfen. Okay, also jedenfalls schmeißt sie die blutdrucksenkenden Mittel weg. Genau, die Erzählung bei dieser Straße ist, ne, dass die Blutdrucksenkmittel sie total schlapp machen. Mhm. Und dann schmeißt sie die Blutdrucksenkmittel weg und das Level endet damit, dass sie wieder beim Arzt ist und die Arztperson ihr sagt, dass der Blutdruck wieder gestiegen ist und mit dem gestiegenen Blutdruck der Arzt oder die Ärztin leider kein neues Östrogen verschreiben kann. So, dann können wir von vorne anfangen. Okay, letztes Level. Wollen wir dazu noch irgendwas sagen? Oder? Also schon, was ich spannend finde, ist, oder was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass es ja tatsächlich, also das ist, ich finde es schon nochmal wichtig zu sagen, dass so Hormontherapie eben nicht mal eben so Tabletten einwerfen ist, sondern dass Leute dann ziemlich viel auf sich nehmen, weil teilweise halt auch nicht ganz klar ist, was passiert, wenn man über eine lange Zeit Hormone einfach zu sich nimmt, weil da teilweise so in dem ganzen Trans-Hormon-Prozess auch noch an den lebenden Trans-Leuten sozusagen geforscht wird. Also es sind ja Langzeitwirkungen, die auftreten können und da ist halt nicht wirklich klar, was passiert und Trans-Leute müssen halt damit leben, dass da teilweise auch einfach Scheiße passieren kann oder dass sie sich irgendwie, dass halt andere in Anführungsstrichen Krankheiten auftreten können oder so. Also was mir zum Beispiel mal gesagt wurde, als ich mit Hormonen anfangen wollte, war, dass es relativ häufig vorkommt, dass durch Hormonzugabe Krankheiten ausbrechen können, die man irgendwie schon mit sich trägt, aber die noch nicht irgendwie, die eigentlich noch nicht ausgebrochen sind oder von denen auch nicht klar ist, dass sie ausbrechen können oder so. Was heißt, irgendwelche Autoimmunkrankheiten oder sowas sind offensichtlich schon ab und an mal bei Hormonzugabe dann plötzlich aufgetaucht. Und das sind ja irgendwie spannende Informationen, mit denen halt Leute dann auch dealen müssen sozusagen. Also müssen abwägen, ob sie jetzt ein Risiko eingehen, zum Beispiel die Leber zu schädigen oder ob sie halt weiter eher männlich wirken wollen oder so, ne? Oder auf andere maskulin wirken wollen. Plus, dass Hormone halt tatsächlich einfach auch sehr doll dann einfach die Stimmung plötzlich verändern, ne? Weil ganz viel mit dem Körper passiert oder nicht nur die Stimmung, sondern einfach so das Gesamtkörpersystem irgendwie halt in Aufregung gerät und auch das müssen Leute halt mitmachen, wenn sie irgendwie Hormone nehmen wollen. Das ist eben nicht nur so ein, ich nehme Hormone und mein Aussehen ändert sich, sondern der gesamte Körper ändert sich irgendwie. Ja. Und man ist irgendwie. Das muss so große Aufruhr, ja. Ja, genau. Es gibt eine körperliche Umstellung irgendwie und da passiert ganz viel. Das ja auch in einer Phase von sehr viel Stress und das bedingt sich ja dann häufig nochmal sehr produktiv. Ja. Also, was ich nochmal so vom Spiel her ganz spannend finde, ist so: eigentlich passieren nur doofe Sachen. Gerade. Also es ist überhaupt nichts Tolles passiert irgendwie in dem Level, obwohl eigentlich am Anfang so, oh, finally, irgendwie shiny Hormone so, aber eigentlich ist es alles so, irgendwie die Brüste tun weh, man muss weinen, man hat die ganze Zeit, gut, das mit dem Heißhungerschein, also das einzig Gute im Leben ist Essen, leckeres Essen, viel Essen, so, das ist so haps, haps, haps, aber auch das ist eher so, alles so ein bisschen meh irgendwie und gar nicht so, gar nicht so toll alles irgendwie, ne? Ja. Dafür, dass es am Anfang, also das Level fängt extrem shiny an und dann gibt's aber eigentlich nur so, ja, so irgendwie nicht alles so richtig scheiße, aber irgendwie doch alles auch ein bisschen doof irgendwie. Ja, so. Mir ist noch was Lustiges aufgefallen zu dem, dass sie die blutdrucksenkenden Mittel abgesetzt hat. Jetzt nach meiner ganzen Rede, was Transleute eigentlich alles möglicherweise für Risiken auf sich nehmen, wenn sie Hormone nehmen. Ich fand es ganz spannend, dass sie halt hier, jetzt weiß ich nicht, wie ich das schnell ausdrücken kann, ohne dass es zu verwirrend ist. Also, die Protagonistin muss halt in Kauf nehmen, dass ihre Leber beschädigt wird durch die Hormone. Und das ist okay im ärztlichen Prozess oder im medizinischen Prozess. Also, das läuft halt mit, wenn sie Östrogen bekommt, dann ist halt klar, so die Leber wird geschädigt. So, das läuft halt einfach so mit, das ist klar. In dem Moment, wo sie selbst entscheidet, dass sie ein anderes Medikament absetzen möchte, weil es sie runterzieht, wird aber der Transprozess sofort von ärztlicher Seite gestoppt, weil das wiederum offensichtlich dann plötzlich ein medizinischer Umstand ist, der nicht okay ist. Also das ist ja auch ganz spannend, so dass das, was sie so, was sie halt mitnehmen muss, das muss, und das, was sie selbst entscheidet, da führt es dann dazu, dass sie halt keine weiteren Hormone bekommen. Das ist halt so das persönliche Wohlbefinden, weil dann auch wieder so in so totaler ärztlicher Willkür liegt, von irgendwie so, nö, das Wohlbefinden, das jetzt irgendwie du über Hormone anstrebst, das wird dir sozusagen versagt oder dann irgendwie gekürzt, wenn das andere Wohlbefinden irgendwie in Gefahr ist. Ja. Und da ist auch dieses Achte auf deinen Körper so total, also das ist ja lächerlich, dann irgendwie sowas anzuführen von irgendwie achte mal besser auf deinen Blutdruck, damit du gesünder bist, während irgendwie das, was man da verschrieben bekommt, einen auch total auch schadet. Ja. Level 4? Level 4. Geht's besser? Es wird besser? Oder es wird besser? Steff spielt wieder. Ja, spielt er. Weil das ist jetzt, jetzt online bestellt, sich Hormone übers Internet. Und, also Östrogene und wie heißen die? Testosteron, also Androgen. Also Hämmer. Whatever. Und du kannst mit der Maus? Ich kann mit der Maus über den Bildschirm fahren. Also mit dem Pfeil dann. Lalalala. Kauf dir das! Okay, check out. Yeah. Da klingelt ein Handy. Mein Handy klingelt. Ich geh mal ran. It's your sister. I read on the internet that you're taking hormones. Why? Das ist deine Schwester. Ich habe im Internet gelesen, dass du Hormone nimmst. Warum? Das Haar auf dem Brustkorb ist weggegangen. Das über der Lippen nicht. Das ist ein Geschenk, das ich irgendwie durch Pfeiltasten rutschelnd dann entpacken kann. Ah, ist ein What? My mom actually got me cute women's clothing oder sowas. Also sie hat von ihrer Mutter tatsächlich Frauenkinder geschenkt bekommen. These dumb bitches still say I'm a man. Aber das Schild ist stärker geworden. Das Schild ist stärker geworden und wirft dann eben zumindest so die das Frauenzeichen zurück. Sometimes I can almost see myself as beautiful as my girlfriend says I am. Manchmal kann ich mich beinahe so schön sehen, da in so Spiegeln, wie meine Freundin sagt, wie ich aussehe. Und dann läuft so ein lustiges kleines Kratenviech an Spiegeln entlang und im Spiegel war dann jetzt plötzlich so eine Frau zu sehen. Und ich durchbreche jetzt die Mauern mit diesem Pixel. Mit dem, wie heißt das? Pong-Spiel, ne? Ja, nee, Breakout. Breakout-Spiel. Ah, okay. Jetzt hier wieder Brüste. My tits are getting bigger. Und die können nämlich jetzt diese ganzen kleinen Sternchen wecken. Okay. My tits are getting bigger. Na gut. So. Da sind Augen auf eine Gesellschaft gerichtet und die werden jetzt. Kannst du irgendwas machen? Ja, ich muss irgendwas machen. Kleine graue Leute, die alle kannst gleich aussehen. Kannst du was machen, die falsch ist? Ah, und plötzlich tauchen wir auf als pinke Person zwischen lauter grauen Personen und fühlen uns mehr beobachtet, denn ja, mehr sichtbarer. Ja. Das Telefon klingelt wieder. It's your mother. When are you going to get your blood pressure taken care of? Also die Mutter fragt danach, wann wir uns um unseren Bluthochdruck kümmern. My confidence is rising. Jetzt gehen wir also wieder dieser Weg, wo früher alles Sir gesagt haben. Meine Selbstsicherheit steigt. Can I help you, Sir? Und dann schreien wir so Ma'am dagegen. Total gut. Wieder die Sonne, die wir vorhin hatten, nur dass sie dieses Mal schon scheint. Links, rechts, geradeaus. Ich dachte eigentlich, dass sie vielleicht runtergehen müsste, aber. Ach nee, stimmt, da taucht was aus dem Wasser auf, war das. Genau. Nein, Schmetterling. Es ist ein Schmetterling. It's a small thing. Es ist ein kleines, eine kleine Sache. Ein kleines Ding. But I feel like, aber ich fühle mich wie. I've taken the first steps. Ich habe die ersten Schritte getan. What's something, Richtung? Tremendous, in Richtung von etwas ganz Tollem. Und das war jetzt wieder Schmetterling, der mit Sonne geflogen ist. Jetzt müssen wir wieder als lustig sich ändernde Figur durch so eine Mauer kommt, die ganze Zeit sich ändert. Und das war das Ende. The end just the beginning. Und das Ende ist dann gerade der Anfang. So. Ja. Das war jetzt nochmal ein vollgepacktes viertes Kapitel. Ja. Das Level. Das sind ja jetzt so ein bisschen dann die quasi so der so ein Resümee über das, was bis jetzt so nach. Also ich habe das so verstanden, das ist so ein bisschen so nach einer Zeit Hormonnahme und was denn sich nochmal so ein bisschen eine Art Rückblick auf das, was quasi zwischen ich kann Ihnen keine Medikamente mehr verschreiben vom Arzt und heute irgendwie so passiert ist. So. Also da habe ich das so ein bisschen gelesen, verstanden so als. Also sowohl sowas, okay, ich kaufe jetzt meine Hormone übers Internet. Also Selbstmedikamentierung dann. Also auch als Resultat von diesem ganzen medizinischen Weg irgendwie offline offensichtlich dann jetzt, okay, dann halt jetzt online Hormone bestellen. Und halt nicht mehr überwacht, ne? Das ist auch. Ja. Das ist ja so die Kehrseite davon. Ja. Also Hormone im Selbsttest. Ja. Und ansonsten noch die Reaktion der Umwelt. Und was so passiert, ne? Also so sowohl das Positive als auch das Negative, ne? So mehr Outing bedeutet irgendwie mehr blöde Fragen von irgendwelchen Leuten, aber auch mehr Selbstbewusstsein in manchen Situationen. Spannend an der Stelle, also oder für mich am interessantesten war tatsächlich die Stelle, mit dem ich fühle mich jetzt sichtbarer. Was ganz spannend, also was ich gerade nochmal ganz spannend finde, so im so Transmann, Transfrau. In der Transmann-Transfrau-Erzählung ist es meiner Erfahrung nach so, dass Transmänner, wenn sie anfangen, so klassische Transition-Prozesse zu durchlaufen, zum Beispiel Hormone zu nehmen, was ja irgendwie oft ein sehr, da passiert eine ganze Menge nach außen hin sichtbar an Körperveränderungen, also so ein Ding ist, was da ganz viel dran hängt. Also das halt irgendwie wenn man eine Transperson ist, muss man sich ja erstens nicht entscheiden, irgendwelche Transition-Sachen zu machen und dann kann man sich ja noch entscheiden, verschiedene Sachen zu machen. Und für mich sind Hormone als so, also eben Testosteron oder Östrogen-Hormone, die machen halt mit dem Körper meistens sehr viel, was nach außen hin auf eine bestimmte Art vergeschlechtlicht gelesen wird. Anders als andere Sachen, die vielleicht für die Person selber eine viel größere Bedeutung für den eigenen Körper oder für das eigene Identitätsempfinden oder was auch immer hat, aber die vielleicht nach außen vielleicht gar nicht so sichtbar sind. Also was weiß ich, zum Beispiel eine Hysterektomie bei Transmännern oder sowas, die halt verhindert, dass die Transmänner menstruieren zum Beispiel. Das kann halt einfach für die Person einen riesen, viel größeren Unterschied für die Geschlechtsidentität machen als Bart kriegen oder so. Also das, aber das ist nach außen erstmal nicht so sichtbar. So. Oder eben so dieses Selbstbewusstsein, so ein Selbstbewusstsein, ein positives Gefühl oder sowas produzieren. Ja, genau. Also genau das wollte ich eigentlich gerade nur, so wollte ich gerade Hormone in einem etwas krummen Satz irgendwie beschreiben, also wie ich sie wahrnehme. Also ich finde immer, Hormone sind so ein schnell so ein nach außen Ding. Also so ein irgendwie eher so ein, ich mache was für das Außen, also für mein Äußeres, wie das so wahrgenommen wird. So. Und bei Transfrauen, also bei Transmännern habe ich so von meiner Erfahrung her ist es halt so, dass es bei Transmännern oft so ist, dass die eher visuell verschwinden in der Masse, also in der gesellschaftlichen Masse, weil sie eher dementsprechend, was so mit Männlichkeit verbunden wird, also dass sozusagen das, was irgendwie was wahrgenommen wird als weiblich an dem Körper, wird weggenommen oder ausgetauscht durch etwas, was eher als männlich wahrgenommen wird, beziehungsweise das, was eher als weiblich wahrgenommen wird, wird ausgeglichen oder aufgehoben durch etwas, was mehr als männlich wahrgenommen wird. Um das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, zum Beispiel, gesellschaftlich wird zum Beispiel ein großer Hintern als weiblich wahrgenommen, wenn die Person, die vor einem steht, einen großen Hintern hat und eine tiefe Stimme, dann wird die Person eher als männlich gelesen als weiblich. Da wird quasi so der große Hintern also wird sozusagen überlagert, genau, überlagert von der tiefen Stimme. So. Mhm. Also so als, also so dass irgendwie, so wie ich das wahrnehme, das, was Hormone, also Testosteron mit dem Körper macht, für Transmänner eher ein, also ein Hormon, also Testosteron löst halt einen Stimmbruch aus und macht halt die Stimme tiefer und fördert damit so ein Verschwinden in der, in so einer, also in so einer Gesellschaft irgendwie als, als Person, als geschlechtlich irgendwie besser einordnenbar oder was auch immer. Während bei Transfrauen eine von außen betrachtet Hormone eher eine Veruneindeutigung stattfinden. Also dass sozusagen da, wo vorher ohne Hormone halt eher, also bei Transfrauen, also Östrogene, was löst das aus? Das löst aus, dass die Fettverteilung eine andere wird, der Körper verändert sich, also so die Silhouette verändert sich, oder? Und dann Brüste wachsen. Aber zum Beispiel der Stimmbruch wird halt nicht umgekehrt aufgehoben, also das kann halt nicht, also die Stimme wird vielleicht ein bisschen höher, aber sie wird halt, also es wird halt niemals einen ähnlichen Effekt geben. Also wenn ein Stimmbruch einmal stattgefunden hat, dann hat er halt stattgefunden, so. Und er ist halt nicht mehr rückgängig zu machen. Und der Bart, also der, so, so, der Haarwuchs wird weniger, aber, jetzt aber halt nicht, ganz nicht weg. Komplett weg. Also man muss dann schon. Wobei eben dann auch wieder diese Konnotation ist, Menschen können kein Bart haben und sind trotzdem männlich, aber Frauen dürfen kein Bart haben. Und dann, wenn der Bartwuchs eben nicht komplett weggeht, dann ist das halt auch eher wieder eine Voreindeutigung. Das heißt, also was ich halt ganz spannend finde, ist, dass da die Erzählung halt eher so ist, dieses, ich werde sichtbarer, während ich mir eigentlich relativ sicher bin, trans Männer eher unsichtbarer werden, wenn sie Hormone nehmen, weil sie halt eher verschwinden in einem gesellschaftlichen, in so einer gesellschaftlichen Idee davon, wie Männlichkeit oder Weiblichkeit auszusehen hat. Also ich glaube, dass bei Transfrauen viel mehr noch um so ein Unsichtbarwerden irgendwie als Frau, wenn man, also ne, unsichtbar, also so von verschiedener Masse funktioniert es viel mehr über noch mehr über OPs und also gerade so Gesichts-OPs ganz viel und über ganz viel über Schminken und Klamotten und so, glaube ich, und so. Also eher so solche Sachen, also auch wieder so diese, wie das Frausein oder Femininität eher produziert wird und dadurch, dass auf den Körper etwas draufgepackt wird und quasi nicht der Körper an sich quasi reicht, um irgendwie weiblich zu sein. So. Also ich glaube, das ist im Großen und Ganzen, ich glaube, wohin willst, würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ja, nee, also wenn ich gesagt, es ist. Nee, das ist mir klar, dass du nicht gedacht hast, dass es einfach ist. Also ich glaube schon, oder ich würde dir zustimmen, dass so Hormone bei Transmännern eher dazu führen, dass die sich vereindeutigen. Vielleicht über so eine Anfangsphase hin von Höhe. Und natürlich nicht durchgängig. Also es gibt auch immer noch diejenigen, die halt irgendwie nicht eindeutiger werden oder so. Während Transfrauen also häufig halt einfach nicht so gut passen wie Transmänner auf Hormonen. Trotzdem ist das, also, und ja, ich würde zum Beispiel auch sagen, dass da so, zum Beispiel jetzt bei Transmännern, so der eine Effekt den anderen überlagern kann, aber das ist auch total willkürlich, lustigerweise. Also, das muss gar nicht unbedingt sein, dass dann die tiefe Stimme dann plötzlich männlich ist, denn die kann auch sehr gut wieder weiblich gewesen werden, wenn andere Sachen gegen so eine Männlichkeit sprechen oder sowas. Also, da würde ich tatsächlich nochmal das nochmal doll verkomplizieren. Da spielt auch nochmal Verhalten mit rein und. Ja, so Performance, ne? Performance, genau so. Oder halt auch die Äußerungen, die man tätigt, ob man sich so geschlechtskonform äußert oder irgendwie die Sachen irgendwie überhaupt nicht dazu passen, welches Geschlecht man von außen irgendwie eigentlich ist oder so, weil er wahrgenommen wird. Also alles, was wir hier sagen, sind so, müsst ihr irgendwie für euch einordnen. Wir gehen nicht davon aus, dass es irgendwas gibt, was typisch männlich ist und typisch weiblich ist, ne? Sondern wir gehen jetzt gerade davon aus, was, wie Leute gelesen werden und wie Leute wahrgenommen werden. Und da gibt es halt bestimmte Sachen, die männlich eingeordnet werden oder wenn Leute das aufweisen, dann werden sie so und so gelesen oder dem und dem Geschlecht in den meisten Fällen zugeordnet. Dann gibt es irgendwie halt so die Zwischendinger. Also es gibt ja auch Frauen mit Bart. Das heißt, es gibt halt auch Transmänner, die trotz Bart nicht genug passen zum Beispiel, wenn sie als männlich wahrgenommen werden. Also bei denen der Bart halt zum Beispiel nicht dazu führt, dass sie als Mann wahrgenommen werden, sondern irgendwie als uneindeutig, während es bei Transfrauen halt so ist, dass die Schwierigkeiten haben, ihren Bart loszuwerden, der also auch da irgendwie häufig im Weg ist sozusagen oder die ihn halt kostspielig und sehr langwierig weglasern lassen müssen und so. Und auch das dann noch kein Garant dafür ist, dass die Person als Frau wahrgenommen wird ohne Bart. Gut, möchtet ihr noch Tee? Ja, bitte. Ja. Jetzt ist ein Faden verloren. Bart. Ja, nee, Bart, da war ich schon fertig. Ja. Genau, aber trotzdem glaube ich schon, dass es für Transfrauen, also nicht ich glaube, sondern ich gehe davon aus, dass es für Transfrauen sehr viel schwieriger ist zu passen. Ja. Jedenfalls, wenn sie spät anfangen, Hormone zu nehmen. Das ist ja auch nochmal was. Also wenn Leute generell früh anfangen, Hormone zu nehmen, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Weil dann irgendwie, so wenn die Hormoneinnahme irgendwie zu so Zeiten anfängt, wo der Körper sich eh noch sehr viel ändert oder wo so bestimmte geschlechtsspezifische Merkmale dann irgendwie überhaupt erst ausgebildet werden, dann ist das natürlich nochmal was anderes, weil dann richtig bestimmte Entwicklungsabschnitte unterdrückt werden oder so, ne? Durch Hormone oder durch Hormonzugaben oder halt durch so Hormonhemmer. Da kann man dann irgendwie nochmal so ganz andere, also in Bezug auf Passing kann man dann nochmal so ganz andere Ergebnisse erzielen. Was aber auch alles irgendwie nichts heißen muss. Ne? Also es gibt auch diejenigen, die irgendwie gar nicht passen, aber durch ihr Verhalten sehr gut passen. Oder diejenigen, die super passen und durch ihr Verhalten überhaupt nicht passen. Ne? Also und dann gibt es noch die große Menge derjenigen, denen das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Oder die bestimmte Sachen dann auch vereinen oder miteinander, gegeneinander ausspielen oder miteinander ausspielen oder so. Ja, ich glaube auch, dass dieses Sichtbarkeitsding einfach eher auch so dafür spricht, wie Geschlecht von Gesellschaft wahrgenommen wird. So eben dieses. Oder dass halt irgendwie offensichtlich bei ihr es eben auch dann eben dieses Gefühl gab von, ich bin nicht sichtbar. Auf irgendeine Art und Weise irgendwie. Sie hat ja noch nicht mal gesagt, als was sie sichtbar ist, oder? Sie hat gesagt, sie wird sichtbarer. Ich glaube, sie wird halt sichtbarer als, naja, als irgendwie weiblich, aber weil es durch die Farbe dann hergestellt wurde wahrscheinlich. Ich glaube, die Figur hatte auch einen Rock an oder so. Oder hatte halt im Gegensatz zu den anderen. Wir können ja nochmal in das Level reingehen. Also ich glaube aber schon, dass es da hat. Also nein, ich glaube schon, keine Ahnung, was sie damit zeigen möchte, aber ich vermute schon, dass es um diesen. Wenn Transfrauen anfangen, Hormone zu nehmen, dann werden sie halt echt sichtbar. Also wenn sie dann irgendwie weibliche Klamotten tragen und trotzdem für so die Leute, die das nicht einschätzen können und die mit ihrem normativen Blick daran gehen, einfach immer noch sehr männlich sind, dann werden sie halt einfach massiv sichtbar. Irgendwie. Ja, das war das, was ich meinte. Das sind halt eher, dass eben Transfrauen tendenziell eher sichtbarer werden. Ja. So wie die Mutti-Schenk-Klamotten. Das war noch was Positives. Ja. Ja. Total gut geschafft, alle Männlichkeitssymbole und Weiblichkeitssymbole zu verfolgen. Das sieht man denn da eigentlich im Spiegel? Da sieht man das Schild. Ah ja. Da. Mund vielleicht, einen von diesen Habsmund. Da ist es, im ersten Spiegel ist die Figur an sich gespiegelt. Und da ist dann die Frauenfigur. So eine Figur mit irgendwie so schulterlangen Haaren und Kleid. Okay, sie sind ja auch noch so. Sie wachsen ja tatsächlich erst gewachsen. Ah, und die Freundin kann auch die Mittel wieder anfassen, jetzt so langsam. Ja, das ist ja alle klar. Aha. Okay. Ja, graue Gestalten. Ah, guck mal, und da ist die eine Person. Mhm. Also es gibt eine weibliche Person zwischen relativ vielen. Ich bewege mich da durch. Eine Person durch. Ja, genau. Also eine Person, die eher weiblich konnotiert wird als die anderen. Mhm. Und die wird dann beobachtet. Kind. Ach, das drückt deinen Blutdruck. Halt auch so dieses Ding, dass Leute einem immer reinreden, ne? Also immer irgendwie intime Fragen stellen und ohne zu wissen, was eigentlich bei der Person gerade abläuft. So von außen, ja. So, ich kriege dich ab und an mal mit, also ich frage mal, wie es geht und ob du auch darauf achtest und so. Und was da eigentlich für eine Vorgeschichte hintersteht, ist möglicherweise gar nicht präsent für die Leute, die da irgendwie fragen. Was Gewaltiges, ne? Das ist ganz schön toll, das gefällt mir total gut, diese sich ständig wechselnde, dieser durch da. Ständig wechselnde Körper. Oder diese. Ja. Diese das ist toll, ne? Ich finde, es hat was Kühles, so dieses Ding. Ja. Diese Figur, die sich so wächst und die sich so verändert. Oder halt auch so dieses, okay, das Tolle ist irgendwie, oder so. Vorher sagt sie ja, sie hat irgendwie einen kleinen Schritt gemacht, oder es ist irgendwie so kleine Dinge ergeben zusammen, so den ersten Schritt in Richtung von was ganz Tollem. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass dieses ganz Tolle eben möglicherweise gar nicht so unbedingt so dieses Eindeutigkeit ist, sondern so Vieldeutigkeit oder was ganz Besonderes. Ja, oder was dann einfach auch so dieses Selbstbewusstsein oder selbstbewusste Entscheidungen auch Fällen angeht, das macht ja auch sehr viel aus, dass sie dann irgendwie für sich entschieden hat. Ich gehe wieder raus aus diesem medizinischen System und mache das irgendwie in Eigenverantwortung. Und tatsächlich das, was dann an Positivem passiert, wirkt viel mehr als irgendwie eine gute medizinische Versorgung oder sowas. Ne? Oder vielleicht lässt sich auch die Antwort auf die Frage der Mutter irgendwie mit Ja beantworten, irgendwie, ob sie sich um ihren Blutdruck kümmert, weil das macht sie, weil sie versucht irgendwie auf sich zu achten und irgendwie Wege zu gehen, irgendwie, die sich gut anfühlen und so. Was ja dann auch irgendwie vorher ja schon irgendwie sehr, zwar nur subtil, aber ja dann doch irgendwie sehr naheliegend, eben so ein dieser ganze medizinische Stress oder dieser institutionelle Stress, dass der einfach mit, dass eben das auch zum erhöhten Blutdruck irgendwie beiträgt oder irgendwie miteinander auch verbunden ist und das halt dann eben nicht die Lösung ist, dann Tabletten zu nehmen gegen den erhöhten Blutdruck, sondern da noch irgendwie ja eben durch das andere Wege gehen. Und sich nicht stressen zu lassen. Ja. Also bei mir hat ja das Spielen dieses Spieles ausgelöst, dass ich sofort diese Person kennenlernen möchte. Weil also mich als Nerd-Fan, das ja total angesprochen hat, so dieses geekige, pixelige, arty, total intelligent gemachte Mini-Kunstspielchen, was irgendwie von vorne bis, es passiert mir wirklich selten, dass ich das spiele und denke, sowas will ich auch machen können. Oder das ist was ich genau so hätte irgendwie 1:1 irgendwie super, hätte ich, also die Ideen hätte ich gerne gehabt irgendwie oder so. Also irgendwie, also ganz neidlos irgendwie einfach nur so ein Gefühl von, boah, toll. Gar nicht auf so einer Konsumebene, sondern auch auf so einer, wow, wie geht so eine Person damit um? Wie kann man das umsetzen? Wie kann man irgendwie auch so ein Medium nutzen, also ich bin da total begeistert von. Also ich habe sofort gedacht, wow, coole Personen irgendwie auch eben nicht diese, ich will aber passen und irgendwie alles ist jetzt gut und ich bin schon immer in diesem Körper gewesen und dann muss ich einfach nur diesen Weg gehen und am Ende ist shiny new, sondern es ist halt irgendwie schwierig und es ist irgendwie, sind Erfahrungen, die irgendwie auch schön sind, aber eben nicht nur und irgendwie meistens ist es alles so ein bisschen meh und am Ende wurschtelt man sich irgendwie durch so und ich finde die Erzählung unglaublich sympathisch und irgendwie für mich total gut nachvollziehbar. Und ich möchte am liebsten, dass das alle Leute spielen, die irgendwie sich für Trans interessieren, weil es oder für die das irgendwie ein Thema sein ist, irgendwie in ihrem Leben, aus welchen Gründen auch immer. Weil ich finde, dass das extrem gut sowas widerspiegelt, was das so bedeuten kann, auch von der Spielerfahrung her. Also eben nicht nur das, was man sieht, was ihr jetzt irgendwie auch so gesehen habt, sondern auch, wie man das spielt. Und dieses, also auch das mit den, also auch diese Pfeile, die irgendwie auch, es gibt doch Mäuse, warum muss man das jetzt mit dem Pfeil, mit Pfeiltasten, die viel komplizierter zu benutzen sind und so. Also, echt ganz toll. Also ich bin echt, das ist für mich immer noch, auch jetzt beim mehrmals Spielen irgendwie ein, yay, da hat jemand echt ein Schmuckstück irgendwie produziert. Toll. Ja, also gerade über dieses Spiel, auch dieses Spielgefühl von irgendwie Steuerung oder eben dann auch überhaupt nicht Steuerung, weil es einfach auch häufig eben sehr doll mit Kontrollverlust spielt, weil, also selbst wenn ich irgendwie gefühlt gerade die Aufgabe erfülle und irgendwas gerade einigermaßen passend bewege, irgendwie kann es dann trotzdem sein, dass nach einer gewissen Zeit einfach ein Cut kommt, ohne dass ich vielleicht ans Ziel gekommen bin, obwohl ich auf einem guten Weg war oder sowas. Ja. Oder dass ich überhaupt nichts machen kann und das gerade eigentlich da gefühlt dann einfach so dieses, da passiert ganz viel um mich herum und ich kann das nur kurz irgendwie aufnehmen und dann geht's wieder weiter oder sowas. Das ist halt, also so, das ist ja auch irgendwie ein sehr, das macht sozusagen weniger ein Spiel so, weil es dann ungewohnt ist, so wenig Kontrolle darüber zu haben, aber genau das ist ja dann das Geniale daran, eben so, dass so ganz schnell ein Gefühl für mich zumindest aufgebaut wird von, ich hab da keine Kontrolle irgendwie voll drüber. Ja. Und, oder eben so dieses, ich scheitere da total an total vielen Stellen. Oder ich muss Sachen machen, die ich nicht machen will und erwische mich aber dann dabei, wie ich versuche, sie gut zu erfüllen, weil es ja so diese Spielebene ist. Ne? Genau, ist stimmt. So ja. Das wird ja mit so klassischen Spielelementen gespielt. Das finde ich ja auch gut. Ne? Also so Breakout, Pac-Man, Tetris, ja. Memory, also altbekannte, also auch so, also diese Übersetzung von altbekannten Mechanismen, auch sowas wie eine Art gesellschaftlicher Konsens, den man benutzt, um etwas anderes, also man versucht mit gesellschaftlichem also irgendwie mit irgendwie was irgendwie schon bekannt ist und man weiß schon auch irgendwie, wie man es eigentlich theoretisch machen sollte, aber es nützt einem im Zweifelsfall nichts oder gar nicht so viel mit dem, was man eigentlich schon alles weiß, um dahin zu kommen, wo man vielleicht hin will. So. Oder man, ja, also das finde ich auch, das finde ich ganz hervorragend, also ich bin echt begeistert irgendwie, also weil auch das finde ich eine gute Idee oder damit irgendwie das zu benutzen. Man braucht Erfahrungen im Spielen in dem Fall, irgendwie mit bestimmten Spielen, um überhaupt zu wissen, was man machen muss. Das heißt, man braucht ein bisschen Art von Bildung wiederum, um das irgendwie zu spielen zu können und Erfahrung, was man ja auch wieder total gut übersetzen kann. Ah, wenn ich nicht vorher schon das und das und das an Erfahrung gemacht hätte, dann könnte ich das alles gar nicht machen, was ich gerade mache und würde gar nicht so durchs Spiel kommen, sondern würde eine ganz andere Spielerfahrung haben, was man ja aber so im Transition-Prozess auch wieder sagen kann. Wenn man nicht schon bestimmte Erfahrungen gemacht hat, sich bestimmten Dingen auseinandergesetzt hat, würde man ganz anders durch so einen Transition-Prozess durchgehen, würde vielleicht viel länger nach einer Klinik suchen, würde vielleicht irgendwie völlig verzweifelt sein, weil man irgendwie nicht weiß, wie man da jetzt irgendwie von links nach rechts kommt oder was auch immer. Ne? Also es ist schon, ja, ich finde es echt cool. Also, gab es nicht auch irgendwie, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, auch Twitter dann noch eine Person, die auch gar nicht geschafft hat, das Spiel zu starten, ja, weil es ganz klar war? Nee, das war, glaube ich, ein technisches Problem. Ach so, okay. Also es gab es, aber das war ein technisches Problem. Ich dachte, das läge daran, dass nicht klar war, dass das mit dem Pfeiltasten zum Beispiel gestört wird. Es war irgendwie, ich weiß auch nicht genau, warum das die Person nicht geschafft hat, aber es war auf jeden Fall eher technisch. Ja. Ich glaube, das Einzige, was noch so an, was da so an Abgrenzungsmechanismen oder Strategien irgendwie so relativ massiv war, war eben dieses Wiederaufgreifen von Feministinnen das war aus dem ersten Level dann. Ja. Indem sie dann eben meinte, dass, dass dann diese Bitches, also diese Schlampen, sie immer noch, ich weiß gar nicht, wie sie das ausgeführt hat, aber es ging eben darum, dass sie immer noch als Mann irgendwie angerufen. Bitches, glaube ich, nicht Schlampe. Also ich glaube, es ist. Das ist, ja. Das ist, glaube ich, so ein weibliches Arschloch, oder? Ja. Nein. Oder, also Schlampe ist, glaube ich. Kontext. Also ich glaube, dass bei Schlampen ist es genauso, dass das irgendwie auch das Wort in verschiedenen Kontexten eine unterschiedliche Bedeutung hat. Und ich glaube, bei Bitches ist es auf jeden Fall ein beleidigender Kraftausdruck, bei dem eben klar ist von irgendwie so, okay, da gibt es eben eine sehr starke Front. Erfahrung. Ja. Und ganz kurz, das ist, ja. Wollen wir, ich finde es tatsächlich anstrengend, weil es so nicht so an. Dass der Bildschirm dich anblinkt. Ja, wollen wir vielleicht wieder auf die Schalternseite uns da weiter unterhalten? Ja, ich glaube, wir müssen sowieso mal gucken, ob wir nicht vielleicht das Ganze mal ein bisschen abkürzen, weil irgendwann ist ja auch der. Kunstsache ist ein bisschen schön, ne? Ich habe Angst, da jetzt was einzutippen und dann kommt da irgendwas Gruseliges, was ich nicht will, was die Welt sieht. Ach so, okay. Ich glaube, wir lassen es mal so. Okay. Ich glaube, es ist mir zu viel Post-Privacy jetzt irgendwie, wenn ich das jetzt lasse, das ist einfach mal so. Genau, das mit den FeministInnen fand ich auch nochmal ganz spannend. Das kommt sicherlich aus der Geschichte von Transfrauen und FeministInnen oder einigen FeministInnen. Da es halt die Fraktion des Feminismus gab, die, oder auch immer noch gibt, die sich halt ganz stark gegen Transfrauen ausspricht und Transfrauen so ganz platt gesagt irgendwie als so Unterläuferinnen von Weiblichkeit ansehen oder sowas, ne? Oder ne? Also es gab mal irgendwann halt so ein Pamphlet und von da aus ging es dann halt relativ, also gab es so eine Erzählung, dass Transfrauen halt einfach eigentlich Männer sind, die sich irgendwie in Frauenräume schmarotzen und da irgendwie Gewalt ausüben wollen und so. Und das ist natürlich, das hat sich halt weiterentwickelt und diese Barrieren gibt es in gewissen Teilen des Feminismus immer noch oder so diese... Also diese Gegeneinanderstellung gibt es in gewissen Teilen des Feminismus immer noch, genauso wie es in gewissen Teilen von so Trans-Szenen immer noch dann wiederum unbegründete Ablehnung gegenüber dem Feminismus gibt, ne? Weil da irgendwie nicht besonders differenziert wird oder weil Leute halt mit bestimmten Leuten negative Erfahrungen gemacht haben oder mit bestimmten Texten oder so und das dann wiederum auf eine große Menge beziehen. Trotzdem finde ich es wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass es sich als Feministin lohnen kann, gerade Transfrauen gegenüber nochmal irgendwie klarzumachen, irgendwie, dass man nicht das Gefühl hat, sie seien irgendwie scheiße, weil sie Transfrauen sind oder sowas, ne? Ja, oder also, halt eben auf irgendwelche Geburtsgeschlechtlichkeiten oder sowas irgendwie zurückzuwerfen. Einfach genau, das so. Gibt es ja auch noch so, die Fraktion, die halt so sehr naturalistisch, einmal Mann, immer Mann. Genau, sehr naturalistisch auf Geburtsgeschlecht geht und auf Sozialisation und dabei bleibt es dann und dann haben halt Transleute verloren, weil sie in dem Geschlecht bleiben, in dem sie sind. Das war jetzt auch noch nicht mal ein so krass irgendwie wertend gedacht, sondern es war für mich tatsächlich eher nur auffallend, weil es so die einzige sehr klare Benennung war von irgendwie so von so Fronten, weil was weiß ich, irgendwie. Also, das ist ja, wie sie selbst sagt, irgendwie ihre Geschichte und sowas. Und deswegen kann es ja eben ganz gut sein, dass es einfach in ihrer Geschichte, weil sie sich zum Beispiel ganz doll in Frauenräumen bewegt oder in feministisch geprägten Räumen oder sowas, da eben ganz viel Konfrontation irgendwie erlebt hat, was gar nicht so... Also, so keine Ahnung, es könnte ja genauso gut auch an... Es könnten irgendwie KollegInnen sein, irgendwie... die man benennen kann, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Scheißanrufungen machen. Es könnte die Familie sein, die nochmal konkret benannt wird, die irgendwelche scheiß Anrufungen machen. So. Ja. Deswegen, das war einfach nur so heraus, nochmal so herausstechend für mich, ja, irgendwie, dass diese Position so benannt wurde oder so markiert. Stimmt, aber das ist gut, dass du sagst, dass das dass du nochmal gesagt hast, dass das ja eine persönliche Erzählung ist. Ich finde, es reicht. Ja, ne? Ich glaube auch. Also, spielt das Spiel, das ist toll. Ja. Wir werden es verlinken. Ja. Ich bin jetzt gleich, gleich mal gespannt. Ich werde jetzt machen wir noch irgendwas über. Ich habe gerade schon ein bisschen überlegt, so, es ist ein Video, das heißt irgendwie, wir machen ja jetzt Audio und dann muss ich mir nochmal was überlegen, worüber ich das, also was ich denn jetzt visuell dem Audio Stückchen dazu. Na doch, ich werde mir jetzt was überlegen irgendwie. Ja. Weil ich muss noch ein Lied und dann muss ja jetzt noch irgendwie ein bisschen, muss ja was Visuelles kommen, weil. Wir können einfach unsere Untersetzer fotografieren und das. Genau. Dran. Ja, wir können. Wir denken uns, ich denke mir da gleich nochmal schönes aus. Ja. Okay. Katzenbilder, sonst so gut. Ja, Katzenbilder sind okay. Vielleicht finden wir transsexuelle Katzen. Gut, was haben wir denn? ganz kurz, Steff und ich sind auf dem Gendercamp. Ja. Also. Wir hören jetzt mal auf. Also, und was ich denn? Bin Steff. Nein, das war nur so schön. Das war nur so schön deine Eingangsfloskel mit Hallo, ich bin Joke. Und ich bin auf dem Gendercamp. Und du, also, das klang nur gerade so lustig. Na, es gibt immer wieder die Leute, die sagen, sie können uns nicht auseinanderhalten. Ja, ich weiß. Das war so. Aber ich glaube, du wirst immer ganz gut erkannt. Nein, auch ich werde mich unbedingt auseinanderhalten. Nein? Okay. Da sind wir wieder bei den Hormonen und dem Passing und so. Ne? Hm. genau, Steff und ich sind auf dem Gendercamp. Das ist nächstes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns da. Also ich von mir aus finde es immer ganz toll, wenn Leute Bescheid sagen bei mir, dass sie den Podcast hören. Ich finde das toll zu wissen und ich diskutiere auch gerne über den Podcast. Das ist nicht sowas von, ich traue mich nicht. Das muss gar nicht sein. Also, ne, also ich fände es toll, euch kennenzulernen, wenn wir uns noch nicht kennen. Wollte ich nur mal so sagen. Ich freue mich ja schon auf euer Review. Yeah. Weil ich werde nicht dabei sein. Und das Kind wird auch nicht dabei sein. Genau. Diesmal. Dieses Jahr mal anders. Okay. Ich möchte mich nochmal, auch jetzt nochmal an der Stelle für das Tassenleise machen bedanken. Es hat hervorragend funktioniert. Ja, also ne? Die, als hätten wir nichts getrunken. Oh Gott, wir haben übrigens Chai-Tee getrunken. Chai-Tee, oh Gott. Das war jetzt nicht wirklich peinlich. Also, was haben wir denn jetzt? Sweet Chai wollte ich sagen. Ja, Sweet Chai. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. ich mit Sojamilch. Die anderen nicht. Nee. Und ich hatte auch noch Kaffee. Okay. Genug für heute. Wir hören Starlight Girls mit Flutterby. Flutterby. Flutterby. No, flattert schön durch den Mai. Oh Gott. Stopp. Jetzt reicht's. Also, wir hören uns hoffentlich dann im Juni. Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ab in den Sommer. Geil. Beziehungsweise alle anderen, die nicht in den sommerlichen Gefilden wohnen. Ab in die nächste Jahreszeit. Tschüss.